40 Jahre ohne Licht, 40 Jahre hinter Mauern, das vergessen sie nicht. 40 Jahre graue Mauern, 40 Jahre Stacheln aus, 40 Jahre Mord und Rat, einsam auf Freiheit warten. Alter Mann von Spandau, mit dem Rekord im Leben, für dich tut keine Hoffnung und keine Zukunft leben. Hurray, hurray, auf der Blau, hurray, hurray, auf der Blau, hurray, hurray, auf der Blau, hurray, hurray, auf der Blau. 90 Jahre ungebrochen, lebst du für dich ein und hin. Du wirst nicht vergessen, nichts wird jetzt noch kaum gewinnen. Unser Lied wird nicht verklingen und ein Stück wird Segen bringen. Dieses Lied wird nicht verklingen und zuletzt wird es nicht bringen. Alter Mann von Spandau, mit dem Rekord im Leben, für dich wird keine Hoffnung und keine Zukunft geben. Hurray, hurray, auf der Loch, hurray, hurray, auf der Loch, hurray, hurray, auf der Loch.